müssen die Welt von Christus verstehen. If you don't understand it, wenn du sie nicht verstehst, you will be confused. Wirst du verwirrt sein. And you're without Jesus. Du wirst Jesus Christus anzweifeln. You're without the receiving God. Du wirst zweifeln, ob es überhaupt Gott gibt. We have to understand his word. Wir müssen seine Welt verstehen. If you look at John the Baptist, wenn wir uns Johannes den Täufer anschauen, he sent his disciple to Jesus. Er hat seine Jünger zu Jesus geschickt. Why? Because, wieso? You know, he thought he did not understand that period. Er hat diese Zeit nicht verstanden. He did not understand that period. Er hat diese Zeit nicht verstanden. You see, the period of the Father, the period of this, of the Son, and the period of the Holy Ghost. Die Zeit des Sohnes, die Zeit des Vaters, die Zeit des Heiligen Geistes. If you do not understand this period, wenn du diese Zeit nicht verstehst, you will doubt God. Wirst du an Gott zweifeln. You will be frustrated. Du wirst irgendwann frustriert sein. You will be disappointed. Und enttäuscht. Amen. Amen. A lot are disappointed today. Viele Leute sind enttäuscht heute. A lot are even preaching there is nothing like God. Viele Leute predigen so, or like miracle. Dass es kein Gott gibt, dass es keine Wunder gibt. Amen. Amen. John the Baptist was in prison. Johannes der Täufer war im Gefängnis. And he thought that, you know, he wanted to be free. Er wollte frei sein. And, you know, if John can doubt, anybody can doubt. Und wenn Johannes der Täufer selbst zweifeln konnte, dann kann jeder zweifeln. You know, if you keep on visiting prison to prison, wenn du von Gefängnis zu or Gefängnis sicknesses to sicknesses, oder von Krankheit zu Krankheit gehst, or from hospital to hospital, von Krankenhaus zu Krankenhaus, or from you know, from one operation to another, von Operation zu Operation, from one problem to another, von Problem zu Problem, you will doubt God. Dann wirst du irgendwann Gott anzweifeln. If you do not know, wenn du nicht weißt, you know this period, wenn du nicht diese Zeit erkennst, that is all about Christ, dass nur um Christus and geht not about you. Und nicht um dich. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It is more difficult to believe Christ now than when he was here physically. Es ist schwieriger, an Christus zu glauben, jetzt als damals, als er physisch hier war. It's so difficult now. Es ist jetzt schwieriger. If you are in the flesh, wenn du im Fleisch bist, you have to be in the spirit to be able to believe sein, um an ihn zu glauben. If you are in the flesh, wenn du im Fleisch bist, wirst du an ihn zweifeln. Who is getting the point? If you are in the flesh, you will never believe any word of Jesus. Du wirst kein Wort von Jesus glauben. You will doubt and argue and argue and argue. Du wirst zweifeln und diskutieren und diskutieren. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It is more difficult to believe Christ now. Es ist schwieriger, Christus jetzt zu glauben. You know, during his disciples, they could not even believe him. Seine Jünger konnten ihm nicht mal glauben. How much more now? Wie viel mehr jetzt? You know, all he did. Alles, was er getan hat. You know, if you can see somebody demonstrating the power of God, du siehst, wie jemand die and you can see that person, Gottes manifestiert. You know, I noticed something so much during that time. You know, about that time. You know, Jesus was always directing them to his work. Jesus hat sie immer zu seinen Werken verwiesen. He was always telling them, if you do not believe me, believe the work that I do. Er hat immer gesagt, wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt wenigstens den Werken, die ich tue. Why? Wieso? Why? You know, because now you cannot believe Jesus through any work. Weil jetzt kannst du nicht an Jesus glauben, durch irgendwelche Werke, weil Satan will perform miracles in der Teufel your kann auch Wunder vollbringen. Amen. Because Satan will do certain things that you will not you. Amen. Praise the Lord. Dinge machen, die dich sogar noch mehr verwirren werden. But Jesus was always directing them and saying, aber Jesus hat sie immer auf believe, you know, if you do not believe me, believe the work that I did. Wenn ihr nicht an mich glaubt, dann glaubt an die Werke, die ich tue. The work that I have been doing. Die Werke, die ich getan habe. You know that no one have ever done such things. Die noch keiner getan hat. Does it mean that period, you know, that there was not a lot of manifestation of the power of Satan then? Heißt es or this time is, you know, it's more. That is what it means. Zu der Zeit der Teufel nicht diese gleichen Wunder tun konnte wie Jesus und es deswegen so einzigartig war. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you are in the flesh without Jesus, wenn du im Fleisch bist, wirst du an Jesus zweifeln. Except if you are in the spirit. Sei nur bist im Geist. You know, Jesus' departure was the end of the flesh. Der Abgang sozusagen von Jesus Christus war sozusagen die Verabschiedung des Fleisches. And it was, and it is the beginning of the spirit. Und Anfang von Geist. Amen. Amen. You know, it was the end of the flesh. Das Ende vom Fleisch. Then the beginning of the spirit. Anfang vom Geistlichen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. To follow Jesus with five senses today is so difficult. Jesus zu folgen mit seinen fünf Sinnen ist sehr schwierig heute. You know, churches everywhere. How many churches are everywhere? Es gibt viele Kirchen. Churches upon churches. Doctrine upon doctrine. Und sehr viele Lehren. And different spirits everywhere. Und sehr viele Geister. How will you know? Woher soll man denn wissen? The one to believe. Woran man glauben soll. If you look at this, you see, if you are in the flesh, you can never know the one to wenn believe. Wenn du nur auf das Äußere schaust, wenn du nur im Fleisch bist. You have to be in the spirit to be able sein, to know the one to believe. Was du glauben kannst. Who is getting it? Was nicht? Amen. Amen. In the flesh, you will never know. Im Fleisch wirst du es nicht erkennen können. If you want to talk of money, those in the spirit of that of Satan, we have money more than those in Christ's world. That is if you are looking at it in the flesh. Wenn jemand bist, der das dann nach Besitz oder nach Geld misst, dann wirst du aber irgendwann sehr schnell erkennen, dass der Teufel aber mehr Geld und mehr Besitz hat als die Leute, die vermeintlich meinen, Christus zu haben. If you want to talk about sicknesses and these are problems, you see, Probleme. But children, they have more problem than Satan's children. Oder sorgloses Von Leben. Es wirkt aber, es ist aber so, als dass die Kinder Gottes mehr Sorgen und Probleme haben als die Kinder dieser Welt. Praise the Lord. Halleluja. You can see how churches are divided today. Und wir sehen, wie Kirchen gespalten sind. So divided. Amen. Gespalten sind. You know, during the time of the disciples and Paul. Während der Zeit von den Jüngern und Paulus. You know, they were one. Sie waren eins. You know, if somebody leaves this church and go to the other church, immediately they will know something is happening. Amen? You know, if you leave here and go to the other one, for example, if I refuse to join you together, you as a husband and wife here, wenn ich zum Beispiel mich dagegen entscheide, euch zu trauen, and you go to the other. Und jetzt, nein, the other is going to refuse the same thing. Die andere Gemeinde they are going to do the same thing. Auch verweigern. But today it's not like that. Aber heute ist das nicht so. If you say no here, the wenn other will say yes. Wird in einer anderen Gemeinde jemand ja sagen. Churches are not one today. Gemeinden sind nicht eins. They are so divided. Sie sind gespalten. Wow. There are so many and divided. If you are not in the spirit, you will be confused. Bist du verwirrt sein? And today's Christians turn to signs and wonders. Heute Christen, sie suchen nach Zeichen und Wundern. Christians, you see, these Christians, that's what they call themselves. Das nennen sie es selbst. They turn to signs and wonders. Sie suchen nach Zeichen und Wunder. Die Pagan turn to witchcraft. Die Heiden suchen nach satanistischen Kräften. You see, they turn to witchcraft and occult. And you know, one thing with this time is that if you are not in one, you know, if you are in Satan's world, you have to be so deep there. And if you are in Christ's world, you have to be so deep. Und there is in between. There is nothing like in between. It's destruction. Entweder musst du halt geistlich we know that of Satan is destruction. Tief but sein, in between is more destruction. Oder bei Christus tief sein. Aber in der Mitte kannst du nicht sein, weil du sonst zerstört wirst. Amen. In between. You know, You have to understand what in between means. Du musst wissen, was dazwischen bedeutet. In between the good of this world. In between follow the good of this world. Die Leute, die dazwischen stehen, sind einfach hinter dem Guten dieser Welt her. You know, they will call baby. They, for them, it's just don't be babies. Don't abort. Don't move homosexual, or you know, for them, you know, it's just about the good of this world. Ihnen geht es um das moralisch Gute dieser Welt. What they call, there's a word for it. Praise the Lord. Hallelujah. There is a word for it. Good character. It's not that. It's not that word, but it's also part of it. You know, the integrity. You know, integrity. You know, integrity. You will not steal. If you see something on the ground, you give it to the owner. They are not Christ. Aber das alles ist nicht Christus. The good of this world is praising man. Ist den Menschen zu preisen. Es preist den Menschen. That of Christ. Aber Jesus Christus. Christ. Zu verherrlichen, Christus. Amen. We have to know the difference between all of this. Zwischen all diesen Dingen. Christians turn to signs and wonders. Christen suchen nach Zeichen und Wunder. And not to Christ. Sie suchen nicht nach Jesus Christus. They are looking for signs and wonders everywhere. Nach Zeichen und Wundern überall. The pagan turn to witchcraft. Und die Heiden, sie suchen nach Hexenmagie. And occult. Amen. Oder werden Teil einer Sekte. You know, they are always looking for something from God. The Christian, they look for things from God. Die Christen suchen nach Dingen von Gott. You know, it's always he helped me to stop smoking. Es geht immer um das, was einem gegeben hat. He helped me to stop drinking. Er hat mir geholfen. He helped me to stop doing drug. Oder das Drogenleben hat er mir weggenommen. Oder das Alkohol. You know, for them it is for problem to be solved. Es geht ihnen darum, das Problem zu lösen. Christ's word is not problem solved. Aber die Welt von Christus, da geht es nicht darum, dass Probleme gelöst werden, sondern Christus zu erkennen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Though a problem will be solved if you follow him. Probleme werden gelöst, wenn du ihm folgst. But our focus is not problem to be solved. Sollte nicht auf Probleme sein. Amen. It is not, you know. I want to give testimony. Ich will ein Zeugnis geben. Jesus says, "It's this to know him." Sondern es geht darum, ihn zu erkennen. He said, "You know in John 3. Go to John 3. Amen. Amen. Let us go to John 3. Johannes 3. John 3. Verse 15. He said that whosoever believeth him should not perish, but have an eternal life. For God so loved the world, verse 16, Johannes 3, 16, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Praise the Lord. You see what he promised us here. Seht ihr, was er uns versprochen hat? He did not promise us miracle. Er hat uns keine Wunder versprochen. That we will not be sick. Dass wir nicht krank werden. We will not be poor. Dass wir nicht arm werden. We will not be, you know, you will, the problem solved, you see. Das Problem ist he said, you will, but have everlasting life. Ewiges Leben. Eternal life. Then in John 17, go to John 17. Let us see what eternal life means. In Johannes 17, schauen wir, was ewiges Leben bedeutet. Verse John 17, 3. Johannes 17, 3. Let's read from 1 to 3. Amen. 1 bis 3. This word spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that your Son also may glorify thee, Amen. Amen. Isaiah has given him power over all flesh, that he should give an eternal life to as many as thou hast given him. Praise the Lord. Hallelujah. You see what Jesus promised us. He promised us eternal life. Amen. Amen. He did not promise what the natural man or religion will call miracle today. Er hat nicht das versprochen, was der natürliche Mensch Are you getting it? Then in verse 3 now help us to know what eternal life means. Und Vers 3 zeigt uns, was ewiges Leben bedeutet. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And this is life eternal. That the mind know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see what life eternal means? Das ist das ewige Leben, that Jesus promised us, was uns Jesus versprochen hat, to know him, ihn zu erkennen, to know Jesus, Jesus zu erkennen, to know the only true God, den einzig wahren Gott zu erkennen. That's what he promised us. Das hat er uns versprochen. He did not promise you miracle. Er hat uns keine Wunder versprochen. You know, what do we call miracle was today? Sie Wunder nennen? Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. People don't pursue, I want to know him. Leute sind nicht hinter ihm kennst. They are not after I want to know him. Sie sind nicht hinter einer Beziehung her. They are after things. Sie sind hinter Dingen her. Everywhere today. Überall sehen wir das. They are after provision. Dass er versorgt. Das ist ihr Ziel. Ah, praise the Lord. Hallelujah. You know, they could not even believe they could not even believe that the disciples and others. Praise the Lord. Hallelujah. The problem is Christ. Das Problem ist Christus. The problem is Jesus. Das Problem ist Jesus. You know, he came with another world. Er kam mit einer anderen Welt. If he had come with the old world, with the natural world, maybe people could have even understood him better. Hätten Leute ihn vielleicht besser verstanden. Even the natural world, you don't need to go into the spirit world to understand the natural world system. Das natürliche Weltsystem versteht jeder. Dafür brauchst du nicht das Geistliche. Amen. But in Christ's world, you need to get out of this world system. Aber bei Christus, du musst aus dem Weltsystem raus, damit until du das Geistliche von Christus verstehst. Amen. Amen. If you are still here, you can never be without him. Dann wirst du immer an ihn zweifeln. Praise the Lord. Halleluja. Jesus came with another world. Jesus kam mit einer anderen Welt. You see, living the life of the spirit in another, in the physical world. Das geistliche Leben in der physischen Welt führen. You see, that you cannot live the life of the spirit das Leben des Geistes in the physical world. In der physischen Welt. You understand what I just said? This natural world is a physical world. Diese natürliche Welt ist da. And Christ's world, you know, that is spirit. Aber die Welt von Christus. Do not live that life in the physical world. Und diese Welt, is somebody getting it? In dieser Welt lebst du. It is not after you die. Und nicht erst, wenn du you live the life of Christ. It's lebst here, du from here. Von Christus, sondern hier auf Erden it is from here. Von Christus schon. And that's why it is so important we understand it. Deswegen ist es Christ wichtig, dass wir die Welt von Christus verstehen. Because he wants us to live the life from here. Er möchte, dass wir dieses Leben it is not until you die. Nicht, wenn wir erst sterben. Amen. Amen. The life is so life. Sein eigenes Leben. That you know nothing outside control except he himself. Was nur er kontrolliert und nicht he is the one that controlled er kontrolliert dieses Leben. His truth is what controlled seine Wahrheit kontrolliert. Amen. Everything here cannot control it. Diese Welt kann das von Christus nicht kontrollieren oder beeinträchtigen. If you are here, you cannot be there. Wenn du zur Welt gehörst, kannst du nicht zu Christus gehören. The joy of this world is your joy. Die Freude dieser Welt deine Freude ist. The joy of the Lord can never be your joy. Die Freude des Herrn niemals deine Freude. Amen. Your situation is what gives you joy. Situation dir Freude geben. It means Christ's joy is not your joy. Heißt, dass die Freude von Christus nicht deine Freude ist. Amen. You know this Christ's joy means no matter the situation, you rejoice. Egal wie die Situation aussieht, du freust dich. Praise the Lord. Halleluja. No matter outside, whatever is outside, you are rejoicing not because of what is outside, because he that dwells in you. Ist, sondern wegen der in dir ist. Amen. Der in dir wohnt. That is your joy. Das ist deine Freude. It is not because I passed my exam. Nicht, weil ich meine Prüfung oh, I'm pregnant. I have children. I have to know that you know. You know, whatever is outside. Amen. John 17:16. Look at it here. They are not of the world, even as I am not of the world. He said we are of another world. Wir gehören zu einer anderen Welt. We are not of this world. Wir gehören nicht zu dieser Welt. We don't belong here. Wir gehören nicht hierhin. We belong to his own world. Wir gehören zu seiner Welt. Jesus came with another world. Jesus kam mit einer anderen Welt. And God's children cannot even understand that. Und Kinder Gottes können das nicht mal verstehen. You know, they cannot get it. Das können sie nicht begreifen. They are not preachers, the pastors. They are not preaching Christ's word. Pastoren, Prediger, sie how to live there. Zeigen nicht, wie man dort lebt. How to do everything. Wie man dort alles tut. Amen. Amen. Because it is only there that there is a joy. There is joy that never ends. Denn nur dort ist eine Freude, die niemals zu Ende who geht. Who is getting me? You know, it is only when you are there you have the peace that never ends. Nur da hast du einen Frieden, der unendlich ist. Amen. Amen. If you are of this world, wenn du zu dieser Welt gehörst, peace is temporary. Ist dein Friede nur bedingt. Irgendwann wird es zur Traurigkeit. Denn so schnell passieren Dinge. So fast. Amen. Amen. He wants us to learn how to live in his own world. Er möchte, dass wir lernen, wie wir in seiner Welt leben. Auch wenn wir hier sind. Praise the Lord. Halleluja. How to rejoice. When everything, even there, you know, he said, I will prepare your table before your enemy. Ich werde euren Tisch vor euren Feinden anrichten. He did not say, I will kill your enemy before I prepare your table. Er hat gesagt, ich werde eure Feinde umbringen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Ah. He said we are not of this world. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Because he came with another world. Weil er mit einer anderen Welt gekommen ist. We are not of this world. Wir sind nicht von dieser Welt. As he himself is not of this world. So wie er selbst nicht von dieser Welt ist. Amen. Amen. He himself is not of this er selbst ist world. When he was here, he said, I am not of this world. Er sagt, ich bin nicht von I am of another ich world. Ich gehöre zu einer anderen Welt. It's like if you go from one country to another. Wenn du von einem Land ins andere gehst. You know, if you are not from that country that you are living. Wenn du nicht aus dem Land kommst. You can say, I am not from this country. Sagen, I am from another country. Aus diesem Land. Ich komme aus einem anderen Amen. Land. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So also God's children, also Kinder Gottes, we are to learn to live in that world that we belong to, in der Welt the leben, world of Christ. Zu der wir gehören, nämlich die Welt von Christus. Amen. We are to learn how to live there. Wir lernen, wie man dort lebt. He said he came with another world. Er kam an einer anderen Welt. A change to another. You know the world today, the Lord, they hate to, they hate anything that is called change. Die Welt hasst Veränderung. You know they want to do the same thing and get the same and get different results. Sie wollen immer wieder das Gleiche tun und verschiedene Ergebnisse bekommen. You cannot do the same thing and get different results. Aber du kannst nicht immer das Gleiche tun und verschiedene Amen. Ergebnisse erwarten. Jesus came with another world. Jesus kam mit einer anderen Welt. And you know, a change can be dangerous. Eine Veränderung kann gefährlich sein. Amen. It can also be dangerous. Sie kann gefährlich sein. Ah. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 4, let's go to Matthew 4. Matthäus 4. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 17. Matthäus 4, 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for another kingdom has come. He said, repent. There is a change. There's going to be, you see, you are going to change. To repent is to change, to make a change. Repent, get out of this world. Another world has come. Eine neue Welt zu kommen. God's kind of world has come. Gottes Welt zu kommen. God's world, God's kingdom, Gottes Königreich, is about to come. Amen. Praise the Lord. Repent, for another kingdom called the kingdom of God is about to come. Tu Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. You know, he said about to come. Why? Because it was before he paid the price. Wieso nahe? Das war, weil er da noch nicht für uns diesen Preis bezahlt hat. Amen. Before he paid the price. Vor den Preis bezahlt. It was. It's about to come. War das Königreich nahe? But after paying the price, the time we are now, it is. The kingdom has come. Sind wir im Königreich? Amen. Amen. We now live. We are to live in His kingdom now. Wir sollten jetzt in seinem Königreich Amen. Leben. Amen. And we are to learn how to live lernen, in His wie kingdom. Wir in seinem Königreich leben. Praise the Lord. Halleluja. Colossians 1:13 said, He delivered us. He delivered. We have been translated. Let's go there. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 1. Das war 1:13. Amen. Amen. Praise the Lord. Sanja, can you help us to read verse 13? Er hat uns errettet aus der Herrschaft des Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. He said, who had delivered us from the power of darkness. Darkness have power. Die Dunkelheit hat Kraft, das sagt Jesus hier. Power of darkness. Die Kraft der Dunkelheit. And have translated us into the kingdom of his dear son. Into another country. In ein anderes Land. Into another world. In eine andere Welt. Amen. Amen. Jesus came with another world. Jesus kam mit einer anderen Welt. Another kingdom. Ein neues Königreich. You know, in Luke 4, Satan showed him the kingdom of this world. In Lukas 4 hat der Teufel ihm alle Königreiche der Welt gezeigt. Praise the Lord. Hallelujah. But he could not show him that of heaven. Aber das von Himmel konnte er nicht zeigen. Because he is no longer in heaven. Wenn ich beim Who know that? Who know that? Who know that? You know, Satan have been driven from heaven. Der Teufel wurde vom aus dem Himmel verbannt. And that's why it is only heaven that you can have unending joy, unending Frieden, unending everything of Christ. Alles von Christus haben. That Satan cannot tamper. Was der Teufel nicht angreifen kann. He said, rejoice, rejoice, you Freut heaven, euch, ihr Himmel. For Satan has been taken out. Denn der Teufel wurde entnommen, wurde verbannt. Praise the Lord. Hallelujah. In Luke 4, 5. Lukas 4, Vers 5. And the devil taking him up into an high mountain during the temptation. Das war während der Versuchung der Wüste. Showed unto him all the kingdoms of this world, in a moment of time. Praise the Lord. Halleluja. But he could not show him that of heaven. Aber er konnte ihm das vom Himmel nicht zeigen. Because that does not belong to him. Das hat nicht zu ihm gehört. He is not in control of that. Er ist nicht mehr in der Kontrolle davon. Amen. Amen. What he could show him was here. Er konnte ihm nur hier dieses Reich zeigen. Praise the Lord. Halleluja. We have to learn how to live there. Wir müssen lernen, wie wir dort leben. Our world. In unserer our Welt. Heavenly world. Unsere himmlische Welt. Amen. Amen. He showed it to Jesus. No, the kingdom of this world. Die Königreich der Welt hat er Jesus gezeigt. So that Jesus will fall in love with it. Damit Jesus sich darin verliebt. He wanted Jesus to fall in love with the kingdom. Er wollte, dass Jesus sich in das Königreich dieser Welt verliebt. You know, when you see something, you fall in love with it. Wenn du etwas siehst, dann bestimmtes siehst, verliebst du dich daran. You know what you don't see, you don't even don't fall in love. Aber das, was du siehst, daran kannst du dich nicht verlieben. You know, First John. 1. Johannes. You know, Satan showed Jesus the kingdom of this world. He said, show him all. Der so Teufel that he can fall in love with them. Hat ihm diese ganzen Reiche gezeigt, damit er sich darin verliebt. So also he showed all things to them to fall in love. Genauso zeigt er uns auch heute Sachen, damit wir uns darin verlieben. Amen. Amen. 1. John 2. 1. Johannes 2. He said, love not this world, the world, neither the things that are in the world. Do you see this? Sasa, can you help us to read verse 15? Ach, nicht liebt die Welt, nur was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ach so, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. 1. Johannes 2, Vers 15. Praise the Lord. Halleluja. Love not the world, neither the things that are in the world. You know, praise the Lord. Halleluja. And that's why I know Jesus always tell you, is it not in Matthew 13? Matthäus 13. Matthew 13. He saw us, saw the world. Der Seher sieht das Wort. Put something here and let us go there. Matthew 13. Matthäus 13. Praise the Lord. Halleluja. You know what we see, what we value. Was wir sehen, was wir wertschätzen. Matthew 13. Praise the Lord. Hallelujah. Look at from the